Die österreichische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen mit der TVRK veröffentlichte am 26. August auf ihrer Internet-Homepage das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-un. Der große Genosse Kim Il-sung ist der ewige Führer unserer Partei und unseres Volkes.